Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, die Union der KPKP-DSU, die Kommunistische Partei Weißrusslands, die Kommunistische Partei der Ukraine, die Kommunistische Partei des Volkes Kasachstans, die Kommunistische Partei Pridnestrovie und der Vorsitzende des ZK der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation Zhuganov schickten Geschenke an Genossen Kim Jong-un. Am 30. März überreichte der Leiter der Delegation der Vereinigung der Parteien Russlands und der GUS-Staaten und der Parlamentariergruppe für Russland TVRK Freundschaft in der Staatsduma Russlands und Sekretär des ZK der KP der Russischen Föderation Kasbek Taisaev, der die TVRK besucht, dem Genossen Li Suyong, Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des ZK der PDRK, die Geschenke. An diesem Tag widmete der Leiter der Delegation der Parlamentariergruppe für Russland TVRK Freundschaft in der Staatsduma Russlands und Sekretär des ZK der KP der Russischen Föderation Kasbek Taisaev dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk.